Eine Delegation der TVRK unter Leitung vom Außenminister Lee Jong-ho startete am 5. August mit einer Maschine von Pyongyang. Die Delegation nimmt an der Ministerkonferenz des ASEAN-Regionalforums in der philippinischen Hauptstadt Manila teil.